What's up? Ja, hallo und herzlich willkommen zum Neugeborenen hier auf nonpg.de. Was up? Nicht zu verwechseln mit WhatsApp. Das haben die uns natürlich geklaut, die Schweine da von Facebook. Die erste Ausgabe, wir reden über schnellere Denken und Gedöns. Ricky, hätte man es besser erklären können, worum es sich handelt? Nein, es ist perfekt erklärt. Es ist ja dein Baby, was in dir schlummert schon seit Jahren. Jahrzehnte. Und jetzt, ja, das muss man dazu sagen, es sind wahrscheinlich schon Jahrzehnte und jetzt endlich aus dir raus sprudeln kann. Genau. Du wirst es mit Sicherheit hören. Die Post hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auditiv ist es bei mir immer noch ein Hallorchester. Ich habe mir 6 Bilder bestellt. Es sind 2 Bilderkompositionen, die a 3 Teile haben. Und die sollten eigentlich gestern kommen, sind sie aber nicht. Das weil, die Brüder streiken. Das ist der Wahnsinn. Die streiken immer noch? Die streiken immer noch, ja. Oder ist es jetzt einfach die Unfähigkeit der Post? Es ist eins, vielleicht ist es beides zusammen. Auf jeden Fall hätten sie gestern ankommen sollen, sind es nicht. Und das stimmt mich traurig. Zu Recht, denn bei dir halt's wirklich wie auf dem Bahnhof. Aber sei es drum, dafür gibt's ja auch Honig. Die meisten, die sich das jetzt anhören, werden wahrscheinlich gar nicht so viel vom Hallen mitbekommen. Mhm. Außer sie haben so ganz teure Kopfhörer von Beats oder was gibt's da noch für teure Marken? Medion. Medion, Elko, genau, sowas, ja. Ja. Ja, schön. Ich habe mir schöne Bilder, schöne Nerdbilder hier für mein Aufnahmestudio bestellt. Und zwar ein 1,40 Meter mal 1 Meter, wenn man alle drei zusammenlegt, Darth Vader. Ja. Es ist knallerot und das ist so arzi-fazi kunstmäßig. Das sieht ziemlich geil aus. Und dann habe ich, wo ich eigentlich nicht so der allergrößte Fan bin, aber ich fand das Motiv ganz geil, so Game of Thrones Winter is Coming Bild. Gedöns, sieht auch ganz geil aus. Ich habe bei mir hier einmal einen F-16 Jet und den Leopard-Panzer habe ich mir aus dem aktuellen Waffenheft, Waffen-SS heißt es, glaube ich, das offizielle Heft der Bundeswehr. Immer noch finanziert durch Shawn Michaels, ne? Ja, der immer noch sein eigenes Visier die ganze Zeit bei irgendwelchen Waffenausstellungen präsentiert. Als ich dieses Mädchen kennengelernt habe, ne, und zum ersten Mal bei ihr war und mich dann in ihr Badezimmer begeben habe, hat sie tatsächlich ein Glätteisen von, jetzt halte ich fest, Remington. Und da muss sie natürlich direkt an Shawn Michaels denken. Ist das dieselbe Bude oder heißen die nur so? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich heißen die nur so, aber. Schießeisen und Glätteisen, das ist ja im Endeffekt. ist dasselbe, ja. Und ich glaube auch Shawn Michaels benutzt Glätteisen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie was, dass das zusammenpasst. Der ist auch einmal abgerutscht, glaube ich, dabei, und hat sich das Auge verbrüht. Seitdem hat er diesen Silberblick. Das Auge verkocht. Das ist zur Seite gerutscht. Ja, also das stimmt. Ja. Man muss da vorsichtig sein bei dieser Bilderwahl. Ich habe ja auch schon mal Bilder für mein Podcast Imperium hier bestellt gehabt und habe die abgehangen mittlerweile wieder, weil ich auf die wahnsinnig gute Idee kam, meine Podcasts mit Videobildern zu verschönern und das Ganze zu veröffentlichen auf YouTube. Und dann möchtest du im Hintergrund einfach nicht diverse Bilder hängen haben, die dich dann, ja, vielleicht dann doch ein bisschen bloßstellen fast schon. Bloßstellen inwiefern? Möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Naja, gut. Ja, dann lassen wir das einfach mal so stehen. What's up? Wir haben es ja in der 0. Ausgabe schon mal bequatscht. Hier geht es einfach um unseren Kram, den wir unter der Woche so konsumieren, was nicht bedeuten soll, dass wir jetzt jede Woche hier so eine Ausgabe rauszimmern, weil What's Up ist unser Projekt, wo wir einfach dann, wenn wir Zeit haben, mal eine Episode rausballern. Die vergangene Woche war natürlich extremst Gaming-lastig, also wenn ihr jetzt denkt, oh nee, da gebe ich mal wieder nur 3 Sterne bei iTunes, weil die reden so viel über Games und da vermiesen die mir alles, dann sage ich mal jetzt von vornherein, fick dich und revidier deine 3 Sterne zu 1 Stern und schieb ihn dir in den Arsch, zum einen. Und wir reden natürlich nicht nur über Games heute, weil den ein oder anderen Film, du hast Jurassic Park nicht gesehen, ne? Ich guck mir den morgen an. Ich konnte am Montag nicht in Jurassic Park gehen. erstens mal beruflich bedingt und zweitens, weil meine Frau, beziehungsweise wir haben keinen Babysitter fürs Kind gefunden und haben jetzt dann gesagt, dann schiebt man das Kind ab und haben das Kind mit Großeltern in den Urlaub geschickt und morgen kann meine Partnerin mitkommen und wir gucken uns Jurassic Park an, hoffentlich nicht in 3D. Heißt Jurassic World, glaube ich, auch der Film, ne? Kommt drauf an, in welchen man geht. Ja, das stimmt natürlich. Chris Pratt hat schon für den zweiten Jurassic World unterschrieben. Jurassic World, der das stärkste Wochenende aller Zeiten, hat Avengers 2 überholt. Herzlichen Glückwunsch. Und, was soll man sonst dazu sagen? Ja, das ist einfach hier die Popkultur, die... Dieses Jahr oder wahrscheinlich... Was? Überhaupt? Ja. Oh, okay. Ja. Ja, ja. Gibt immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Müsste man jetzt in Relation setzen. Vielleicht hat sich auch früher mal einer verzählt. Weiß man ja nicht. Ja, das weiß man natürlich nicht. Was macht man dann eigentlich, wenn man dann irgendwie bei 24 Millionen ist? Und denkt, ah, nein, da muss ich glaube ich nochmal ran. Ich würde einfach immer die Zahl oben anschreiben, die ganze Zeit. Und dann immer dazu addieren. Immer wenn ich bei 1 Million bin, würde ich so einen Strich machen. Und dann würde ich wieder bei 0 anfangen zu zählen. So ein Querstrich. Aber ich komme mit diesem Querstrich noch oft durcheinander. Ist es dann, machst du dann ab 99... Ab 990.000? Nee. Die Million zählst du, dann machst du den Strich und dann fängst du wieder bei 1 an. Na, ist der millionste Strich der Million und erste Strich? Nein. Du machst das viel zu kompliziert. Du nimmst dir, pass auf, hier ist der Ablauf. Ja. Wenn du jetzt so ein Kinokartenzähler bist, dann sitzt der in der Regel an einem Schreibtisch und dann kommt jemand vorbei und kippt dir die ganzen abgerissenen Karten da auf den Tisch. Ja. Und jetzt musst du zählen. 1, 2, 3, so weit, so klar. Und wenn du bei 1 Million bist, dann ritzt du so eine Kerbe in den Tisch. Und dann geht's weiter. 1, 2, 3, dann ritzt du wieder eine Kerbe in den Tisch. Ja. Wenn du wieder bei 1 Million bist. Und am Ende zählst du einfach die reingeritzten Kerben zusammen. Mhm. Und die übrig gebliebenen Karten, die nicht mehr bis zur nächsten Million gereicht haben. Ich kann fragen. Ja, und dann hast du im Endeffekt die aktuellen Kinozahlen. So wird das macht immer man gemacht. Dann, wenn du noch, sagen wir mal, 40 Karten über hast, nimm 8 Millionen und 40. Ja. Machst du dann 40 Kerben oder wie? Nein, das musst du dir dann merken. Ja. Ja, ein bisschen ist man die nehmen mir da auch kein... Ich kann mir vorstellen, dass da so ein Kino in Grevenbruch da schon mal irgendwie sich verzettelt, im wahrsten Sinne. Ja, ich glaube, die kommen nicht bis zur ersten Kerbe. Ist jetzt überraschend, aber ich glaube, die kommen nicht bis zur ersten Kerbe. Von daher kann es sein, dass die abrunden. Also. Wie hat dich denn die... am Anfang hatte ich die E3 ja noch nicht so in deinem Schlawittchen gehabt. Nee, noch gar nicht, ne? Ich muss erst mal vorne was, bevor wir loslegen, was Wichtiges sagen. Ich bin nämlich, also ich bin, zwar mittlerweile habe ich einen Ruf weg als Pro-Gamer, aber eigentlich bin ich kein Pro-Gamer. Unfreiwillig. Selbstverständlich, ich bin da so reingerutscht. ich habe eigentlich bis 2014, habe ich eigentlich nie irgendwas mit einer E3 oder überhaupt mit Games groß anfangen können. Ich hätte zwar eine PlayStation 2, 1 und 3 und in der Xbox 360, ne? Ich glaube sogar in der Reihenfolge, und eine Xbox 360 und sowas, hatte ich alles, aber ich habe halt das gespielt, was jeder Affe so spielt, FIFA und weiß nicht, Formel 1 und dann habe ich mir mal Football geholt und so, aber ich war nie so richtig in so Sachen drin wie Call of Duty oder diese großen Titel halt, die man kennt, so Shooter-Sachen und Third-Person-Geschichten und lauter so ein Dreck, habe ich alles außen vor gelassen. Ich habe nur Sportspiele gespielt. So, dann habe ich mir letztes Jahr die PS4 geholt und am Anfang natürlich auch FIFA gezockt und man merkt relativ schnell, Alter, das ist somit das Lameste, was du auf diesen Mühlen spielen kannst. Ja. Aber dazu habe ich halt eben ein paar Jahre länger gebraucht. Und mit dieser Erkenntnis muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich dann auch immer mehr für diese Materie interessiert und ja, das war bei dieser E3 war es fast ähnlich. Zuerst habe ich mir gedacht, ach E3, fick dich, interessiert mich nicht. Letztes Jahr hat es mich interessiert, weil ich noch so ein bisschen überlegt habe, welche Konsole holen wir uns, muss man sagen. Wir haben es ja zusammengeguckt letztes Jahr viel und dieses Jahr wollte ich eigentlich gar nicht gucken und ich habe mir gedacht, von den wichtigen Spielen kriegst du sowieso was zu hören und alles andere ist egal. Und jetzt war es so, dass ich insgesamt Stand jetzt knapp 400 E3-Videos in einer Woche gesehen habe. Ja. Es ist wirklich unfassbar und spätestens ab Dienstag, da wollte ich auch wirklich jedes Video sehen, weil ich so interessiert war. Ich bin jetzt ein bisschen ausgelaugt, fast schon, muss man sagen, aber dafür weiß ich alles. Ja. So, jetzt geht's wieder. Aber ich glaube, das große Fazit für uns beide von dieser E3 2015 war, dass wir absolut aufs richtige Pferd gesetzt haben. Nicht nur, dass in den letzten Monaten schon absehbar war, dass immer mehr Entwickler nur für PlayStation 4 und PC entwickeln und die Xbox One außen vor lassen, beziehungsweise nur einen Digital-Release machen, wenn überhaupt, Aber auch diese E3 2015 hat gezeigt, dass diese PlayStation einfach, ja. Es wirkt halt es wirkt halt so. Es ist ja auch definitiv so, dass die viel mehr Leistung unter der Haube hat. Und es gibt dann ja zwar immer diese Ankündigung von Xbox, dass sie, glaube ich, ein Software-Update da machen wollen, das neue DirectX. Ist es genau, das neue DirectX, ja, und das ein bisschen, das Kinect schluckt ja wohl sehr viel Leistung, aber das benutzt ja keine so, obwohl Microsoft jetzt auf der E3 gesagt hat, ja, wir entwickeln noch Kinect-Spiele, aber ja, mit diesem neuen DirectX wollen sie da wohl neue Kapazitäten freischaufeln. Aber da haben ja die Entwickler auch schon gesagt, ja, das bringt ein bisschen was, aber das ist noch lange nicht auf dem Niveau, auf dem wir bei PlayStation 4 arbeiten können oder mit dem PlayStation 4 ausgestattet ist, von daher scheint es der richtige Move zu sein und Xbox müsste eigentlich... Müssten die doch mal das ganze Ding redesignen und mehr Leistung unter die Haube stecken. Ja, aber sind dann noch die alten Spiele kompatibel? Und das hat ja die Geschichte gezeigt, dass man eigentlich mehr oder eine geupdatete Konsole eigentlich so selten bringt. Natürlich bringen die Hersteller immer mal wieder so kleine Energiesparkomponente rein oder meinetwegen auch irgendwie ein bisschen mehr Leistung. Aber so ein Update wie jetzt der New 3DS... Das wird es, glaube ich, so nicht geben. Das glaube ich nicht. Es gibt ja Spiele für den New 3DS, die nur auf dem Gerät laufen. Wie waren das damals? Ich kann mich erinnern, bei der 360. Die hatte am Anfang auch enorme Startschwierigkeiten. Die 360, ja genau. Da gab es ja die Probleme mit dem Netzteil hinten. War das nur das Netz? Also da gab es keinen Leistungsboost oder sowas dann nochmal? Nein, okay. Es gab nur, dass das Laufwerk die ganzen Spiele zerkratzt hat, damals 2006. Rum. Ja, das geht ja. Das geht noch. Gerade für dich, der nur digital kauft, ist das natürlich gar kein Problem. Aber nö, da haben sie wirklich nur das Ding im Prinzip lauffähig gemacht und schöner. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich meine, es gibt bestimmt noch Optimierungsmöglichkeiten bei der One, aber es gerade auch optisch, also von außen. Das Ding ist so schweinehässlich, das würde ich mir niemals in meine Wohnung stellen. Ja, was Optik angeht bei diesen Konsolen, das ist mir wirklich wurscht. Ja, da ist ja Sony jetzt auch, also die PS4 ist jetzt auch kein Schmuckstück, aber fällt nicht auf. Ja, aber ich muss wirklich sagen, die Xbox-Jungs da, die müssen irgendwie nochmal in die Trickkiste greifen. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, was wir auch bei der E3 gesehen haben, glaube ich, ist, dass Xbox fast schon, oder dass Microsoft fast schon ein bisschen verzweifelt ist und wirklich alles versucht, um Spielefans wieder zu sich zu holen und an sich zu binden mit der Rückwärtskompatibilität jetzt bei diesen alten Spielen, dann diese Exklusivtitel, die sie da rausbringen, beziehungsweise zeitexklusiven Titel, das ist ja schon, das kostet ja auch eine Stange Geld. Und absolut, dann gab's ja dieses Ding mit Fallout 4, dass sie da auch zeitexklusive Mods haben, das ist ja ein Novum auf Konsolen, auf dem PC gibt's ja für jedes Spiel im Prinzip Mods und jetzt gibt's das wohl auch für Konsole. Microsoft hat da für Fallout 4 irgendwie so einen Exklusivdeal an Land geholt. Jetzt habe ich aber heute gehört, dass das nur zeitexklusiv ist, ähnlich wie Rise of the Tomb Raider, dass PlayStation das dann auch später kriegt und zeitexklusiv, das ist für mich immer totaler Quatsch. Es ist ja nicht so, Mensch, jetzt kommt das da 4 Monate oder 3 Monate früher raus. Was soll ich da nur machen in der Zeit? Es gibt so viel zu zocken, da lache ich halt drauf. Wenn Rise of the Tomb Raider irgendwie ein Quartal später auf der PlayStation kommt, dann sage ich, na gut, ist mir doch scheißegal. Da haben wir wenigstens die perfekt gepatchte Version, sage ich sogar noch. Weißt ja, du? Das erstens, und ich könnte mir halt vorstellen, zeitexklusiv bringt nur was, wenn du dir jetzt gerade überlegst, welche Konsole hole ich mir. Und jetzt sitzt du da gerade, weiß ich nicht, vor dem Schwab-Katalog und denkst dir, Mensch, welche Konsole hole ich mir? Ach, ich bin ja so ein großer Lara Croft-Fan, dann klar. So, aber klar, für mich würde das nicht bedeuten, dass ich mir jetzt eine Xbox hole, nur um ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher das neue Tomb Raider spielen zu können. Also, ja, jetzt ist mir gerade der Stöpsel hier aus dem Auge gefallen. Steckst ihn einfach wieder rein. Das ist im Endeffekt die Lösung. Das ist die Lösung. Ich habe sie auch getätigt. Also mit diesen zeitexklusiven Titeln, da können Sie mir auch mal einen Buckel runterrutschen. Es gibt nur ein Feature, was ich phänomenal finde, was Xbox vorgestellt hat. Game Preview? Nee. Ja? Diesen neuen Elite-Controller. Oh, das ist ein Brett für. Also aus meiner Sicht ist das ein absolutes Brett. Klar, das ist ja jetzt nicht irgendwie bei diesen neuen Konsolen dabei oder so. Musst du dir extra kaufen. Mhm. Kostet, glaube ich, auch $150 oder so das Ding. Richtig Asche, das Ding, ja. Ja, aber dass es sowas gibt, finde ich phänomenal. Also es gibt es natürlich jetzt auch schon von anderen Herstellern, aber dass das jetzt von Microsoft kommt, finde ich großartig. Ja. Ist ja auch mit Windows 10 dann kompatibel und so. Und ich glaube, da gerade wird es einen Megamarkt geben. Auch dieses, du kannst ja die Tasten, die Sticks und alles kannst du ja rausziehen, die sind ja magnetisch und dann kannst du da neue Knöpfe reinmachen. Das ist schon ziemlich geil. Und man hat gemerkt, bei Microsoft und bei Sony, dass sie halt so Fan-Worshipping machen, so, weißt du? So, Alter, Sony bringt, wir können jetzt meinetwegen ein bisschen hin und her springen. Ich habe jetzt hier die PKs einzeln aufgedröselt, so ein bisschen bei mir, schriftlich. Das ist aber schön. Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie so Fan-Worshipping machen und Sony gerade mit Final Fantasy VII, wo mir das Arschloch aufgegangen ist. Final Fantasy VII, das ist meine Kindheit gewesen, videospieltechnisch. Das habe ich bis zum Erbrechen gezockt. Dann Shenmue 3, dieses Kickstarter-Ding und Xbox mit diesem Gamepad und mit diesem abwärtskompatiblen Kram und dann mit dieser Rare Game Collection. Du bist ja noch nicht, hast du damals ein N64 gehabt? Nee, ich hätte das Ding davor. Ja, ein Super Nintendo. Ja. Und auf dem N64 war halt Rare die Videospielschmiede Nummer 1 auf dem, noch vor Nintendo. Mit Perfect Dark und diesen ganzen Banjo-Kazooies und sowas. Das war alles so schweinegeil. Und jetzt gibt's 30 Spiele für 30 Euro. Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon sehr geil. Ja, ich finde, natürlich habe ich das auch mitbekommen und ich finde das auch ziemlich cool, gar keine Frage. Gerade wenn du damit so alte Kindheitsfantasien verbindest oder weißt du, Kuckuck was. Aber aus meiner Position gesprochen ist es so, oder es gibt so viele Titel und ich komme jetzt schon gar nicht mehr hinterher, neue aktuelle Titel zu spielen, dass ich eigentlich so ältere Sachen außen vor lasse. Auch wenn ich natürlich weiß, dass es vielleicht geil ist oder auch eine gewisse Historie hat und so. Aber da ich gar nicht diese Zeit hätte, das auch noch alles zu spielen, ja, kriegen sie mich damit auch wieder nicht. Das ist ja auch das große Thema, diese ganzen HD-Remakes. Meine Final Fantasy VII, das ist ja nicht einfach eine aufgebohrte Version wie jetzt Gears of War Ultimate Collection oder wie die hieß. Das ist ja Gears of War 1. Ich sage mal einfach nur ein bisschen aufgebrezelt. Aber Final Fantasy VII ist ja von den alten Leuten nochmal komplett neu gecodet. Die haben sich jetzt wohl für den Zeitpunkt dafür entschieden, das jetzt zu bringen, weil jetzt noch relativ viele Mitarbeiter bei Square dabei sind, die damals den ersten oder das Original Final Fantasy VII gemacht haben und gesagt haben, bevor wir hier irgendwie abspringen, in Rente gehen oder sonst irgendwas, machen wir dann noch mal Final Fantasy VII hier in Pornografik und dieses Remake und Spin-off-Gedöns, das ist ja das große Thema. Also man hat's ja, das ist das neue TV, hat man das Gefühl. Das geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, weil man wartet sehnsüchtig endlich auf die neuen Titel, die einen einfach weghauen, auch grafisch und so. Und man hat das Gefühl, dass man jetzt seit fast 2 Jahren ständig irgendwelche HD-Remakes bekommt. Und das geht mir auch so ein bisschen auf den Trichter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wollte noch sagen zu der PlayStation-Pressekonferenz, oder zur Sony-Pressekonferenz, da ist mir eigentlich aufgefallen, dass die, ich glaube, enorm viel oder sehr selbstbewusst sind aktuell und einfach wissen, ja, okay, wir haben den Markt hier gerade in der Hand und wir können jetzt ein paar Wünsche erfüllen. So kommt es mir irgendwie rüber, als ob die jetzt auf solche Sachen setzen können, weil das kann ich vielleicht mal dazu sagen, da ich ja eben ein neuer Spieler bin sozusagen. Die Sachen, die da vorgestellt wurden, natürlich nicht alle, aber gerade diese drei ganz großen Sachen, Shenmue, Final Fantasy und Last Guardian, die machen mich halt überhaupt nicht an und ich kann diesen Hype nicht nachvollziehen, auch nicht bei Final Fantasy. Ich habe es halt früher nicht gespielt. Also, das müsste ich jetzt erstmal sehen, wenn es dann rauskommt, wie sieht's aus, macht's mich dann an, aber es ist nicht wie bei den meisten so aus nostalgischen Gründen, das wird geil, kaufe ich mir auf jeden Fall, überhaupt nicht. Das Einzige, was mich wirklich vom Hocker gerissen hat, war die Call of Duty-Ankündigung, dass das jetzt sozusagen mehr oder weniger von PlayStation annektiert, muss man ja fast schon sagen, wurde. War ja früher ein Titel, der immer mit der Xbox zusammenhing, kann man so sagen. Das hat mich umgehauen. So, aber genau, dass Sony da jetzt die exklusiven oder die DLCs zeitexklusiv bekommt. Das war das einzige Spiel, was ich auf der 360, wo ich mir dachte, oh Gott sei Dank hat Microsoft da irgendwie einen Deal mit Activision gemacht, dass ich die DLCs früher kriege, weil da habe ich mir ja früher echt alles gekauft. Das ist aber jetzt auch nicht mehr der Fall, weil die Spiele halt einfach nicht mehr geil sind. Aber du hast gesagt, dass Sony pudert jetzt so ein bisschen die ganzen Hardcore-Fans und ganzen Nerds, weil sie, muss man schon sagen, diesen Konsolenkrieg scheinbar schon gewonnen haben mit über 20 Millionen verkauften Einheiten. Und da denken sie sich jetzt wahrscheinlich, ja, okay, so, wir haben auf jeden Fall die Nase vorn und jetzt die wir haben, denen geben wir jetzt noch mal das, was sie haben wollen. Und das ist auch dieser Uncharted, diese Drake's Collection. Ja. So, die ist, hast du die ersten drei Teile gespielt? Nein. Musst, hol mal wirklich das nach. Ich glaube dir das alles. Das ist wirklich ein reines Zeitproblem. Ich weiß, dass es alles hervorragende Spiele sind. Das ist gar keine Frage. Das ging auch nicht an mir vorüber. Nur sowas nachzuholen ist halt schwierig bei der Menge an neuen Sachen, die da so rauspurzeln. Woche für Woche, muss man fast schon sagen. Ja. Das ist das Problem. Ja, und was natürlich auch die E3 jetzt schon seit 2-3 Jahren so ein bisschen kaputt macht, sind diese Pre-E3-Events, ne? Da hast du natürlich schon Fallout 4 irgendwie eine Woche vorher gesehen. Und das ist immer ein bisschen schade, weil sowas wie Horizon, ne? Wie hieß das? Zero Dawn? Zero Dawn, genau. Ja, noch nie was von gesehen. Und da freust du dich doch immer, ne? Wenn du so ein neues Ding siehst. Oder auch, ey, wie mir der Arsch aufgegangen ist, bei, obwohl ich den ersten Teil Stick of Truth nicht gespielt habe, Fractured But Whole, das neue Star-Spiel. Der Name ist cool, ja. Der Name ist geil. Und die Spiele sollen auch gut sein. Mein Kollege auf der Arbeit hat den ersten Teil wohl richtig weggesuchtet. Und ja, ich habe leider keine Xbox 360 mehr. Von daher hoffe ich, dass da mal vielleicht so ein Remake irgendwie auf die PS4 kommt, dass ich das nochmal nachholen kann. Auf jeden Fall, auf solche Sachen fahre ich dann immer komplett ab, wenn die komplett neu vorgestellt werden. Du wolltest was zu Horizon sagen. Ja, also ich fand's, das war auch das Spiel, was mich am meisten umgehauen hat bei der ganzen E3-Geschichte jetzt. Also das habe ich gesehen und zuerst dachte ich so, okay, die alte und so, die sieht ja echt geil aus, aber was soll das mit diesen komischen Dinosaurierviechern oder Robotern, die als Dinosaurier jetzt auf der Erde leben? Keine Ahnung, das wird sich ja noch herausstellen, was da die Story dahinter ist. Und ja, man hat ja dann auch ein bisschen Gameplay sehen können, das sah alles super aus. Und ich bin so ein bisschen zusammengeschreckt, als ich gehört habe, dass das die Killzone-Macher sind. Ja. Da habe ich mir natürlich dran denken müssen, ich habe Killzone letztes Jahr gespielt. Killzone sah nicht so schlecht aus, aber krankte so ein bisschen an der Mechanik oder wie man das ausdrücken soll. So, das war einfach manchmal komisch zu spielen. Also, weißt du, wie ich meine? So zu steuern war es einfach manchmal irgendwie ein bisschen kacke. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, es war schon immer bei Killzone der Fall, dass es immer sehr träge und schwerfällig ist. Schon die PS2-Titel da, die ersten beiden, die waren auch schon so. Und da ja, davor habe ich jetzt Angst. Mit Pfeil und Bogen, sowas dann? Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die da jetzt filigraneres Gameplay reinbauen. Doch. Na, hoffentlich. Also wenn das Gameplay gut ist, optisch macht's mich auf jeden Fall an. Das ist mir auch erstmal scheißegal, was da die Story dahinter ist, ob die schlüssig ist oder nicht. Das sieht geil aus. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, sag mal so. Als ich das Ding gesehen habe, habe ich direkt, du wirst wahrscheinlich beide Spiele nicht so jetzt im Kopf haben, aber für alle, die gerade die letzte Konsolengeneration weggesuchtet haben, wie ich, ich habe mir echt gedacht, Heavenly Sword, ich weiß nicht mehr, wie die alte da hieß aus dem Spiel, ein PS3-exklusives Spiel, featuring Enslaved, die beiden zusammengemixt haben für mich dieses Horizon gebracht. Ich fand's am Anfang, war ich sehr gespannt, was da gerade passiert, als sie sich da so durchgesneakt hat und diese Roboter-Dinos bekämpft hat, wie sie das auch storyline-technisch irgendwie hinkriegen, bin ich auch mal gespannt, warum denn in so einer postapokalyptischen Welt auf einmal dennoch Roboterviecher am Start sind. Und ja, diese Jagd fand ich schon ziemlich geil gegen dieses riesige Viech, wo sie dann auch da, sie hatte ja verschiedene Pfeilarten und hat den ja irgendwie erst geschwächt, dann mit so Seilpfeilen irgendwie fixiert und dann gefinisht. Das fand ich schon ziemlich geil. Und grafisch war das Ding mit das Geilste, was ich neben Rise of the Tomb Raider und ja, so gesehen habe. Und Ghost Division Recon natürlich. Muss man auch sagen, vielleicht. Ghost Recon sah auch noch gut aus. Wildlife, ne? For Honor sah auch fett aus. Ja, das habe ich mir gedacht. Cool aus. Aber zu Horizon wollte ich noch sagen, was mich da auch schon wieder so ein klein wenig noch. Also, das sah alles super aus. Ich habe Bock auf den Titel, aber was ich jetzt so mitbekommen habe, viel Craften und RPG. Das sind natürlich so zwei Sachen. Könnte sein, dass das viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Muss noch abwarten. Also, ich glaube schon, dass es ein geiler Titel werden könnte, aber das birgt natürlich dann auch immer wieder so ein paar. Ja, Probleme, wenn du so ein Open-World-Crafting-RPG-Spiel hast. Für alle, die sich jetzt irgendwie beschweren, dass uns nicht ad hoc die ganzen Begriffe und Namen und Spiele von 1991 einfallen, denen sei gesagt, das ist hier kein professioneller Gaming-Cast. Das sind einfach zwei Eierköpfe, die gerne zocken, gerne Filme gucken etc. Gucken. Gucken du mal. Und deswegen seid ein wenig gechillter und nehmt uns mit auf eure Reise zur Uni oder ins zur Uni ins Heim ist treffender. Es wird ja auch nicht hauptsächlich hier um Games gehen, das ist halt jetzt einfach so gewesen, dass die E3 haben natürlich jetzt keinen Anspruch auf hier perfekte journalistische Berichterstattung. Leistungen, ne? Nee, ja. Aber die Woche ging halt einfach ging es halt nicht ohne E3, muss man sagen. Richtig. Deswegen ist es auch das große Thema hier. Für alle, die sich auch freuen auf zukünftige WhatsApp-Ausgaben, aber dann denken, oh ja, das mit den Games hat mir ganz gut gefallen, zocken wir natürlich weiter, ne? Ja, auf jeden Fall. Zocken wir weiter. Und Wie war denn das? Ich glaube, Microsoft wird eine. Nee, war das Microsoft? Irgendeiner von den beiden großen Publishern hat ja auch gesagt, auf der Gamescom wollen wir dann auch nochmal richtig Gas geben. Es war Microsoft, weil da soll was Neues von Quantum Break kommen und ich glaube auch noch was. PES hat noch was, also die Jungs von Konami. Konami haben noch gesagt, dass sie bei der Gamescom irgendwie eine neue Liga-Lizenz vorstellen für irgendeine europäische Liga. Da wird sich schon entscheiden, was für uns beide da rausspringt am Ende, ne? Ja, weil, hast du dir das Gameplay angeguckt zu FIFA 16? Ja. Das 20-Minuten-Video, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich wieder ein bisschen zurückgerudert. Denn zuerst habe ich das PES-Video gesehen und dachte so, ja, es ist eigentlich okay, sind die richtigen Schritte, die sie gemacht haben. Ich habe halt letztes Jahr nur die Demo gespielt. Ja. Aber sie gehen aus meiner Sicht einen richtigen Weg hier mit vielen Sachen. Aber ja, PlayStation hat mir dann auch wieder, PlayStation sage ich schon, FIFA hat mir dann auch wieder so ein paar Features gezeigt, die mich dann wiederum mehr heiß auf oder ein bisschen heißer auf FIFA machen. Also ja, weil du da halt das fette Paket bekommst, ne? Und jetzt auch noch obendrauf Frauennationalmannschaften. Ja, das ist wahrscheinlich dann wirklich der ausschlaggebende Grund, warum ich zu FIFA wechseln oder bei FIFA bleiben werde. Nee, aber das mit den Lizenzen ist definitiv eine Sache, die in die Entscheidung mit einfließt. Also ich würde schon gern Bundesligamannschaften auswählen können mit richtigen Namen. Das ich kann mir nicht vorstellen, dass die das ankündigen werden in Deutschland, dass sie die Bundesliga jetzt mit dabei haben. Könnte mir eher sowas vorstellen wie Österreich oder so ein Kack. Also, Bundesliga kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, oder? Ich kann es mir auch schwer vorstellen, obwohl ich da immer mal wieder was gelesen habe. Diese FIFPro-Vereinigung da, diese Spielergewerkschaft, die sollen wir auch gesagt haben, ja, das FIFA hat sich ja diese FIFA-Lizenz geholt und da die Bundesliga-Rechte exklusiv und das ist wohl gar nicht so rechtens. Und also da gibt's immer mal wieder Thema, dass die Bundesliga da wohl doch in PES reinkommt, aber da ist, glaube ich, auch viel Wunsch, Vater des Gedanken. Und ich glaube nicht, dass die Bundesliga reinkommt. Wenn die Bundesliga reinkommt, dann... Ja, dann kommt es drauf an, wie sich die Titel spielen. Ja, dann genau, werden die Demos geladen und dann müssen wir mal gucken. Ja, weil Gameplay-mäßig... Ja, ich meine, der Sprung von 14 auf 15, also das war ja gleichzeitig für mich dann auch das Konsolen-Upgrade sozusagen, der war natürlich dann schon... groß, also gerade wenn du dann von der 360 auf die PlayStation 4 wechselst, aber es gab auch viele Sachen, die mich gestört haben. Eins, was mich ganz besonders immer gestört hat, war einfach, dass du wirklich den Ball nur nach vorne otzen musstest und das haben sie ja auch gesagt, dass Mittelfeld überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Also du konntest das Mittelfeld so schnell überspielen, es ging immer nur noch verteidigen oder Tore schießen. Deswegen hat Pep Guardiola ja auch PES gespielt. Ja, offensichtlich. Ja. Und das ging mir tierisch auf den Sack und angeblich hat man das jetzt so ein bisschen gefixt, die KI kriegt das jetzt wohl besser hin, dass man dann auch Spieler zuläuft und was auch ein geiles Feature ist, finde ich, dass wenn du zur Grätsche ansetzt, dass du wieder aufstehen kannst, noch währenddem du grätscht, aber merkst, du kommst nicht an den Ball ran und so. Mhm. Das sind alles eigentlich coole Features, wenn das so funktioniert wie gezeigt, muss man immer dazu sagen. Das ist halt immer so das große Problem. Es gibt viele gute Features, die jedes Jahr auch bei FIFA dazugekommen sind und wenn du es dann spielst, ja, ist es dann wieder schwierig, das dann in dein gewohntes Gameplay so mit einzubinden. Weil du spielst es ja auch schon ein paar Jahre, das Spiel auf eine gewisse Art und Weise. Sicher, diese Evolutionen sind ja immer nur Nuancen und das Grundgerüst bleibt ja eigentlich immer dann doch dasselbe so. Und ein großer Minuspunkt für Konami und Pro Evolution Soccer ist natürlich, dass sie Neymar als großes Poster-Child da jetzt präsentieren und ich hasse den Typen. Hast du das bei der Copa America mitbekommen? Nur am Rande. Ja, ist halt ein dummes Arschloch, ne? Nur am Rande. Ja, gut, aus deiner Sicht ist das ein Nachteil. Sie haben jetzt aber gesagt, dass sie weiterhin in Europa auch mit Götze arbeiten. Also der ist nicht komplett weg. Nein, aber jetzt in dem Preview-Video, da haben sie ja nur Neymar und so abgefallen. Und Götze ist natürlich ein brillanter Bankspieler. Das stimmt. Das ist ein brillanter Bankspieler. Ja, so ist er auch bekannt geworden. Also der hat eine große Präsenz auf der Bank rechts, muss man sagen. Götze on the Bank, in the, was? Oh, naja. He's on the Bank, ja. Nee, also das ist, es deutet jetzt wieder mehr auf FIFA. Ich war vor einer Woche skeptischer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie, ja, das gerade das hat mich am meisten immer gestört, dieses ohne Mittelfeld zu spielen. Also dass du wirklich nur noch nach vorne rennst, dann verlierst du irgendwie einen Ball und du hast meistens immer nur eine Chance, sobald du den Ball verlierst, ist es schwierig, wieder ranzukommen. Gerade wenn du nicht gegen die KI spielst, sondern gegen richtige Spieler, fand ich das immer echt extrem schwierig. oder was heißt extrem schwierig, aber das hat mich einfach immer ein bisschen so gestört, dass dann deine eigenen Spieler, ja, die du eigentlich steuerst, die dann aber teilweise auch von der KI gesteuert werden, dass die dann irgendwie ganz komische Laufwege einschlagen und du deswegen dann Probleme hast, an den Ball zu kommen. Dann die Auswahl der Spieler hat mich irgendwie bei 15 auch ziemlich genervt, dass wenn du, weiß gar nicht, welcher Button das ist, wenn du so einen Spieler anwählen willst, dass L1. Der dann manchmal zu einem ganz anderen Spieler, das macht dann meistens gar keinen Sinn aus meiner Sicht, wechseln und so. Ich hoffe, dass sie das gebacken bekommen. Ansonsten, da gab es tolle Tricks und Kniffe bei Road to Division 1 auf Rocket Beans TV. Ich weiß, es wird sich dir wieder der Magen umstülpen. Aber da hatten sie zwei Pro-Gamer zu Gast und die haben mal echt die ganzen Feinheiten von FIFA 15 so erklärt. Das war ganz schön. Ja. Naja, werde ich mir auf jeden Fall nicht angucken. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Danke. Also, wollen wir jetzt noch irgendwie so ein paar Highlights oder sowas? Also, ja. Ich bin hier also völlig ausgerüstet, ne? Bei Nintendo. Bei Nintendo. Das ist wirklich die einzige E3-Pressekonferenz, da habe ich mir nichts angeguckt von. Gar nichts? Nee, null. Interessiert mich also auch überhaupt nicht. Das Ding liegt brach, die Nintendo Wii U. Die liegt komplett brach. Sie haben halt Spiele abgefeiert, die letztes Jahr schon announced wurden. Unter anderem auch das Star Fox, ne, wo du jetzt Star Fox Zero oder sowas, das wurde letztes Jahr schon nebenbei angekündigt auf der E3. Das haben sie jetzt Footage gezeigt, sieht halt ganz geil aus, so Star Fox, ja. Das habe ich am Rande mitbekommen. Und immer, wenn ich das dann sehe, denke ich immer, das ist so eine Art Verarschung. Weil, weißt du, so wenn du halt eine Sony-Pressekonferenz siehst oder eine Xbox-Microsoft-Pressekonferenz und du siehst dann, weiß ich nicht, nenn mir irgendeinen Titel. Du siehst halt da, was weiß ich, Final Fantasy oder Need for Speed oder Forza 6 oder so. Und dann gibt's so eine Nintendo-Pressekonferenz, dann denke ich immer, Alter, was ist das denn für ein Dreck? Genau, die machen ja keine richtige Pressekonferenz mehr. Überhaupt dieser Begriff Pressekonferenz ist ja auch eigentlich nur Quatsch. Das ist ja noch ein Begriff irgendwie von vor 5, 6, 7, 8 Jahren, wo wirklich noch die Presse da saß und die Kunde in die Welt rausgetragen haben, so in ihre Magazine und sowas. Aber das ist jetzt eigentlich nur noch ein Relikt irgendwie, dieses Pressekonferenz, dieser Titel. Aber Nintendo macht keine richtige PK mehr. Die machen nur noch dieses Nintendo Direct. Die machen sie ja sowieso immer mehrmals im Jahr, so kleine Online-Präsentationen mit dem Herrn Iwata. Für mich einer der größten Comedians der Welt. War das der auch als Muppet-Puppe da die ganze Geschichte eröffnet hat? It's coming directly to you. Es ist halt komplett, als erwachsener Mann kannst du diese Company gar nicht mehr ernst nehmen. Und ich finde auch, alle sagen immer, ja, aber du hast doch Mario Kart, du hast jetzt dieses neue Mario Tennis und so, das sind alles durch die Bank weg gute Spiele. Richtig, aber das spiele ich auch, wenn das irgendwo rumstehen würde, würde ich das auch spielen, aber ich hole mir nicht für 300 Euro diese Konsole. So ein totaler Quatsch. Und wenn ich dann dieses Fischerpreis Tablet da in der Hand habe, da kotze ich so ab. Und dann hat einer immer dieses Tablet und denkt sich, ja, okay, der hat ein bisschen komfortables Gameplay-Feeling und die anderen müssen mit diesen scheiß Fernbedienung da sich abbrechen. So ein Dreck, du. So eine Pisse da. Also wirklich. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja eine Zeit lang mir so überlegt, okay, wenn ich mit meiner Tochter jetzt, natürlich jetzt noch nicht in ihrem jungen Alter, aber wenn ich für sie jetzt eine Konsole holen wollen würde, wäre das dann vielleicht eine Wii U oder so. Da bin ich völlig von weg. Warum? Du kriegst gute Titel, die auch für Kinder tauglich sind. Für Kinder meine ich jetzt wirklich so 10, 12, 13 Jahre. Auf dem Tablet. Auf dem Tablet kriegst du, klar, sowieso. Aber ich meine, für die PlayStation 4 kriegst du auch schon richtig gute Sachen. Und ich glaube, da wird natürlich dann unter Umständen jetzt dann auch noch mal ein bisschen was kommen, wenn die VR-Geschichte anläuft. Also auch bei Xbox und so. Wo dann vielleicht auch wieder ähnlich dann, wer fährt das nochmal mit diesem Streichelzoo? Xbox? Was, Streichelzoo? Mit diesem Streichelzoo da aufmachen konntest. Wie hieß denn das nochmal? Oder die Tiere da streicheln konntest. Da habe ich nicht mitbekommen. Ach, war das auf einer Pressekonferenz? Nein, das war schon vor Jahren. Das war noch, war das auf der Xbox 360 oder war so. War das mit Kinect bestimmt? Ja, irgendwas. Mit Kinect, genau. Wo du da die Tiere streicheln konntest und so. Wo sie immer auf Kinder, am besten Mädchen, so zwischen 10 und 14 abgezielt haben. Ach so, dieses Pets, wie hieß denn das? Das war ein Kinect-Spiel, das hieß, da gab es dann auch ein Spin-off von. Das hieß... Irgendwie ist auch wurscht. Auf jeden Fall sowas in der Art, da bietet sich natürlich dann VR an. Also wenn das dann mal anläuft und könnte ich mir vorstellen, dass da so ein Kind fast eher weggeflasht ist, als wie von Fox... Wie hieß das? Star Fox, ja. Nee, also Nintendo hat mir überhaupt nichts gezeigt. Ich weiß es, ich hab's gegoogelt, muss ich aber sagen. Wie hieß es? Kinectimals. Kinectimals, ja, so ein Schwachsinnstitel, den kann man sich wirklich nicht merken. Nee, diese Nintendo PK und auch so das grundsätzliche Internet, was bei mir sich eigentlich nur aus Twitter resultiert, so, hat gesagt, wie, und das war's jetzt? Weil es gab nichts von dem neuen Zelda. Stimmt, ja. Da freue ich mich wirklich drauf, würde ich mir niemals, diese Wii U, die ist für mich völlig gestorben, was nicht bedeuten soll, dass ich mir diese NX, die neue Konsole, nicht eventuell holen werde. Ja, was ist denn da das Feature, das dich anmacht? Man kennt ja noch es gar nichts. Es gibt ja noch keine. Nee, ja, nee, genau. Nee. Das Feature kann ich dir jetzt schon sagen. Ich kann dir nämlich schon Starttitel sagen. Das wird definitiv das Zelda sein, was sie da gerade entwickeln. Was ist das? Okay, hier, stopp. Ja, pass auf, weil stopp. es gab vom GameCube auf die Wii gab es das Twilight Princess Zelda. Und das war am Ende des Zykluses von der GameCube, haben sie dieses Twilight Princess Zelda Spiel entwickelt und haben sich gedacht, naja gut, komm, die Wii U, die Wii kommt jetzt bald raus, dann machen wir da nochmal eine abgewandelte Version auf die Wii. Und das wird, bin ich mir sicher, jetzt auch so sein. Erklär mir die Faszination, also das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange dabei. Was ist die Faszination an Zelda? Wenn ich das sehe, das, was man bis jetzt so zu sehen bekommt, denke ich mir, was für ein Scheiß? Was ist du redest jetzt bestimmt von diesem TriStar Force, oder? Was sie da jetzt vorgestellt haben. Ja, man hat jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder, wenn es um Zelda ging, irgendwelches Footage gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das von älteren Spielen war oder sonst irgendwas. Ist auch egal. Ich sehe da diesen Zipfelmützenmann und das ist alles so Comic-lastig, würde ich jetzt mal sagen, oder so Trickfilm-lastig. Ich weiß nicht, trifft das? Ja. Und ich denke mir die ganze Zeit, das sieht aus wie ein Spiel für einen Fünfjährigen. Was ist das Besondere da an dieser... Jedes Spiel von Nintendo sieht aus wie für einen Fünfjährigen gemacht, aber nichtsdestotrotz, gerade auch bei den Mario-Spielen, ist das Level-Design natürlich brillant. Kannst du das irgendwie ein bisschen, wenn du mir das jetzt erklären müsstest. Der erste Faktor bei Zelda für mich, warum ich mich auf dieses neue Zelda sehr freue, ist, dass ich auch wieder damit auf dem Game Boy groß geworden bin mit Legend of Zelda und dann auf dem NES, erst auf dem NES, mit diesem goldenen Cartridge, ich weiß es noch ganz genau. Damit bin ich halt groß geworden und die Spiele waren damals schon brillant. Das Gameplay, das ist so einfach wie brillant. Du bekommst halt, das ist halt so ein Action-Rollenspiel. Und du kommst dann in irgendwelche Dungeons, kommst dann aber da nicht weiter, weil da ein Geröll von einem Eingang ist, aber dann irgendwie 5 Stunden später bekommst du dann Bomben, mit denen kannst du dieses Geröll wegmachen und dann erschließt sich für dich eine neue Spielwelt und so. Das ist alles, das kann man schwer sagen. Das Gameplay ist immer gut gewesen, auch wenn es mit diesen Top-Down-Spielen, die du wahrscheinlich meinst, immer sehr rudimentär aussieht, aber das ist in sich ein brillantes Spiel, ist schwer zu erklären, so. Der hat einen mega Charme, das Spiel. Und ja, gerade dieses Ocarina of Time ist für mich eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Es ist vielleicht auch wirklich wieder dieses Ding, weil ich es früher nicht gespielt habe. Die Musik das ist immer so schön. Da fehlt mir dann vielleicht so ein Ticken der Bezug einfach dann zu diesem Titel, weil klar, ich weiß, dass das für Videospiele ein wichtiger Titel ist und so, gar keine Frage, aber das ist jetzt nicht so, dass ich davor die Augen verschließe, aber wenn ich irgendwas dazu sehe, spricht mich das null an. Überhaupt nicht. Kann ich verstehen. Überhaupt nicht. Was nicht heißen soll, dass ich das nicht spielen würde, wenn ich die Konsole hätte. Aber das wäre jetzt kein Titel, der mich dazu verleiten würde, eine neue, wie heißt das Ding, Nintendo FX oder wie soll es heißen? NX. NX, sowas würde ich mir jetzt nicht unbedingt deswegen holen. Ich bin ja der Meinung, es hieß NXT und dann haben sie gemerkt, da gibt's ja schon. Ja, dann haben sie es Kevin Owens genannt. Ja. Warte mal, irgendwas war da noch bei Nintendo. Genau, da haben sie da so ein Metroid Prime-Spiel, das waren auf dem GameCube und dann auch später als Re-Release auf der Wii, so Ego-Shooter vom Metroid-Universum. Die waren immer mega stark. Ich habe zwar nur den ersten Teil damals gespielt, aber der Teil war schon brillant und alle anderen sagen, dass der zweite und dritte Teil ebenso stark waren. Und da gab es jetzt ein 3DS-Spiel, das sah so schäbig aus, so scheiße, wo ich mir nur dachte, Alter, Nintendo hat irgendwie Panik oder so, dass sie jetzt irgendwie noch ein paar bekannte IPs auf den Markt bringen müssen. Also es gab mal auf dem allerersten DS vor gefühlten 10 Jahren, vielleicht ist es sogar 10 Jahre her, so eine Demo von Metroid Prime aus der Ego-Perspektive. Das sah nicht viel schlechter aus, als dieses jetzt auf dem New 3DS irgendwie. Und auch dieses ganze Outgesource von Nintendo, ne? Das hat irgendwie einen mega faden Beigeschmack, dass sie jetzt irgendwie ihre ganzen Lizenzen da zu Activision geben. Ich glaube, Bowser und Donkey Kong, die sind jetzt in diesem Skylanders mit dabei, wo ich mir denke, ja, Alter, ihr seid doch so brillante Entwickler. verscherbelt doch nicht da eure ganzen IPs. Und auch Star Fox wird nicht mehr von Nintendo gemacht, sondern von den Platinum Games Studios, die Bayonetta und so, Mad World und so ein Kram gemacht haben. Da denke ich mir immer nur, okay, die haben die Ressourcen, die Kapazitäten nicht mehr, um ihre ganzen Spiele rauszubringen. Dann sourcen sie das aus und mit Sicherheit mit einem qualitativen Einbruch. So, Ricky. Ja. Die ganzen Entwickler, EA und so, die entwickeln ja nicht mehr für Nintendo. Ja, das ist natürlich auch ein großer Faktor. Und, ja, das ist ein großer Faktor. Jetzt denken die sich natürlich, wenn sie es nicht machen, müssen wir es machen. Und deswegen verscherben die ihre IPs. Also das, die sind am Arsch. Natürlich verkauft sich da der 3DS brillant immer noch, aber ich glaube irgendwie, das Ganze... Ist das so, dass er sich brillant verkauft? Ja, echt? In Japan wird er nur noch Handheld gezockt, Mobile und Handheld. In Japan kauft kein Schwein mehr stationäre Konsolen. Die PS4 wird... Also von der Xbox, die ist ja gar nicht relevant. Die findet da ja gar nicht statt. Aber die PS4 ist noch hinter, was weiß ich, der PS3 und irgendwie sonst was. Weißt du, warum das ist, Chris? Na, was denn? Die haben so kleine Wohnungen. Da passen die Konsolen nicht rein. Die haben ja wirklich extrem kleine Wohnungen. Also da ist im Endeffekt, wenn du manchmal so in Tokio durch Tokio praktisch läufst, dann siehst du da so umgelegte Dixie-Klos. Und das sind dann praktisch 2-Zimmer-Wohnungen. Weil er ist ja Klodeckel noch. Und jetzt stellt man sich mal vor, es gibt ja jetzt schon mehrere Jahrzehnte Videospiele, wenn die da Nintendo, Super Nintendo, N64, Cube und so stehen haben, da ist natürlich schon mal so eine Schrankwand voll ist schon in so einem Dixie-Klo. Schrankwand vor allem. Ja, nee, also Nintendo, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, das hat mich schon davor nicht interessiert und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Ach naja, also ich finde diesen Mario Maker sehr charmant, wo ich mir auch denke, okay, ihr habt die besten Jump'n'Runs aller Zeiten gemacht. Setzt du dich dahin und machst jetzt das? Jetzt sollen wir die Jump'n'Runs machen, wo ihr es perfektioniert habt oder was? Das ist halt lächerlich. Nee, da setze ich mich bestimmt nicht hin und bastel eine Nintendo-Welt mir zusammen. Nee. Ansonsten gab's da was Großartiges bei Nintendo? Nein, Nintendo, da hast du schon viel zu viel Zeit verschwendet, wenn du mich fragst mit. Ja, aber wir haben ja auch den Anspruch irgendwie, ich weiß nicht welchen Anspruch. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Anspruch. Nee, wir haben doch keinen Anspruch. Am Arsch vorbei geht. Nee, wir haben keinen Anspruch. Nee, wir haben keinen Anspruch mehr. Gut, hast du die Yubi-PK geguckt? Nee, ne? Ich habe von allen PKs irgendwas gesehen. Tipp, sag irgendwas zu irgendeinem Spiel. Aisha Taylor. Ja, ich hab leider Gottes von ihr zu wenig gesehen, dadurch, dass ich das meiste in Videos, also in so zu geschnittenen Videoformen gesehen habe. Aber ein bisschen was habe ich von ihr gesehen. Du meinst natürlich die junge schwarze Dame, die durch die Pressekonferenz geleitet hat, die natürlich ziemlich sexy ist, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ja, was sollst du sonst zu der sagen? Also die macht das halt hervorragend. Das, was ich gesehen habe, war beeindruckend und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich fand die super. Hat sie charmant gemacht, hat sie letztes Jahr auch schon, ich weiß nicht, ob es das Jahr davor auch schon am Start war. Eine tolle Frau. Ist eine tolle Frau, auf jeden Fall, kann ich bestätigen. Aber was ich geil fand bei Ubisoft, oder erstmal, was ich interessanterweise nicht so geil fand, Assassin's Creed! Ja, und letztes Jahr war ich von Unity voll umgehauen, das weiß ich auch noch. Wir haben das damals, glaube ich, sogar zusammen gesehen und haben wirklich gesagt, Alter, das ist ja geil. Natürlich wissen wir jetzt mittlerweile, dass einiges davon nicht ganz so geil war, wie es zunächst aussah. Und jetzt dieses Jahr mit Syndicate denke ich die ganze Zeit, ja okay, es ist halt wieder genau derselbe Kack, den man jetzt im Endeffekt seit 3 Jahren, 4 Jahren vorgesetzt bekommt. Also es gab ja so eine kleine Änderung in der Spielweise von Assassin's Creed vor 3, 4 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Naja, also die Spiele wurden doch mal, waren noch mal so richtig schlecht und dann haben sie irgendwas geändert, das mit diesem Piratending da. Dann wurde es besser, da haben sie doch irgendwas geändert. Nicht? Oder war das einfach nur qualitativ besser dann? Das Black Flag war ja wohl noch ganz gut und dann, also der dritte Teil war wohl schäbig. Ich habe alle gespielt, muss ich sagen, alle. Keins durch, ich habe den zweiten Teil durch, das Brotherhood habe ich durch und danach keinen mehr zu Ende gespielt, weil mir das alles zu verworren ist und die Story ist halt Rotzkacke. Ich krieg schon Sprühstuhl, wenn ich an diesen Michael Fassbender Kinofilm denke. Da blickt doch kein Mensch mehr durch. Aber nee, so vom Gameplay haben sie großartig nichts geändert. Jetzt haben sie halt geändert, dass du da Kutschen fahren kannst und diese Gang Wars hast. Und dass du eine Frau sein darfst. Ja. Ja, super. Nee, also das könnte sein, dass das sich gut spielt und so, aber es ist mir irgendwie immer viel zu pompös, dass es jedes Jahr ein neues Spiel da bräuchte. Also, weißt du, so gefühlt denke ich mir, dass du genügend Zeit mit Unity verbringen könntest und jetzt kommt wieder das nächste. Ich weiß nicht, dieses Jahr für Jahr einen Open-World-Titel nachliefern, das ist mir fast zu viel, aber ist auch wieder eine Zeitfrage. Klar, wer genügend Zeit hat, der wird sagen, Mensch, Gott sei Dank gibt's einen neuen Titel. Aber mich hat halt wirklich überhaupt nichts vom Hocker gerissen, was sie da gezeigt haben. Das sieht gut aus soweit, aber gefühlt hat man das... Ja, diese schiere Masse an Open-World-Spielen auch, das Ghost Recon ist ja auch Open-World, ne? Und ich war ja heilfroh, dass sie keinen Watch Dogs 2 angekündigt haben. Also noch nicht. Das wird noch kommen, ja. Vielleicht auf der Gamescom, aber... Assassin's Creed hat mich, glaube ich, mit Unity verloren. Ich habe Unity nur auf YouTube verfolgt, also nicht selber gespielt. Ja. Ich habe nur auf YouTube verfolgt und war echt enttäuscht von dem, was ich gesehen habe und was ich so gehört habe. Ja. Du hast es ja gespielt. Ich habe es gespielt und es hat mich... Die Welt ist natürlich wieder brillant da inszeniert und so. Dann diese ganzen Bugs zu Beginn in den ersten 1-2 Monaten waren natürlich unentschuldbar. Die haben auch mich betroffen. Und dass ich da auf einmal durch den Boden gefallen bin mitten in der Mission, dass ich Savegame-Probleme hatte und so, das geht natürlich gar nicht. Deswegen werde ich mir auf gar keinen Fall jemals mir wieder ein Ubisoft-Spiel zum Release holen. Nie wieder. Also, was heißt nie wieder? Aber erstmal nicht mehr, auf gar keinen Fall. Und das ist halt more of the same. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Bin ich satt? Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe Bock auf The Division. Das hat mir letztes Jahr gefallen. Ja. Dieses Jahr haben sie ja jetzt ein bisschen mehr Gameplay gezeigt. Das fand ich schon, das Szenario finde ich cool. Ich finde die Welt, die sie da erschaffen, finde ich ziemlich geil. Die sieht immer noch richtig, richtig gut aus. War ja so ein bisschen letztes Jahr mal gesagt, wenn das wirklich so aussieht. Jetzt sah es schon nicht mehr ganz so spektakulär, ist aber immer noch brillant. Immer noch brillant, aber man muss natürlich immer wieder so ein Watch Dogs Fragezeichen dahinter machen. Ja. Da haben sie sich natürlich auch schon mal vor spekuliert. Auch bei Wild, wie heißt das, Wildlands oder Wildlife? Wildlands wahrscheinlich, Ghost Recon. Ja, also ob das so aussieht. Das sieht geil aus, alles so, das, was man jetzt zu sehen bekommt. Alles immer Open World, logisch. Ich weiß nicht, Division wird sich wahrscheinlich, also Open World auf New York beziehen dann. Denke schon, ja. Aber ist natürlich dann auch wieder viel zu tun, wahrscheinlich, ja. Diese Preso war schon mega geil. Die war schon richtig cool, ja. Also was die Spiele angeht, die mich so bis jetzt beschäftigen, war das definitiv die Pressekonferenz, die am meisten hergegeben hat, sozusagen. Also Division, Ghost Recon, was war sonst noch? Was haben sie noch gezeigt? Stick of Truth, Fractured But Whole für mich. Ja, das war noch mit dabei. Rainbow Six Siege. Ja, da bin ich ja nicht so der Freund von, ne? Ist natürlich viel Gestelfe. Deswegen muss man, oder? Also sehe ich schon richtig. Und mit dieser Taktikgeschichte am Anfang, dass man sich da mehr oder weniger auf eine Taktik festlegen muss. Das ist halt Counter-Strike mit Stacheldraht, so für mich. Ja, es ist, ich habe das ja noch nie in der Hand gehabt. Wenn die das dann spielen, sieht das ganz cool aus. Aber bis du spielst, ist es, glaube ich, also man hat ja dann auch so gesehen, wie du als Terrorist dich da verschanzen musst und da alles aufbauen musst und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, das könnte mir so ein bisschen auf den Sack gehen. Wenn das jetzt so wäre, du gehst in eine, vielleicht kann man das auch so spielen, du gehst halt in diese Welt rein, alles ist so, wie es ist, du musst dich nicht vorher großartig absprechen, sondern es geht nur darum, du ballerst los. Das wäre natürlich cool, weil es sieht eigentlich cool aus, ein Szenario mit dieser Terrorabwehr, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Und Angela Bassett ist ja dabei bei Rainbow Six Siege und die sah richtig geil aus, also animiert jedenfalls. Die aus American Horror Story? Nee. Das ist auch eine Schwarze. Angela Bassett. So. Das ist auch eine Schauspielerin, die war auch bei der Pressekonferenz kurz zu sehen. Da habe ich ja nur Auszüge gesehen. Ach, ich habe da ja nur die Highlight-Videos gesehen. Ja, ich habe das gesehen. Die kennt man vielleicht noch am ehesten aus American Horror Story. Habe ich doch gerade gesagt. Echt? Ja. Was habe ich denn da? Ich habe American Pie. Ich glaube, ich habe American Pie. Ja, okay. Okay, und die hat doch bei Rosa Parks auch mitgespielt. Ja, lese ich ja gerade im Internet nach. Ja. Ich wusste wenigstens mal was hier aus dem Kopf, aus aller Menge. Und dann wird das auch noch als Idiotie dargestellt. Ne? Worauf ich mich sehr, worüber ich mich sehr gefreut habe, wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit, ne? Nee. Das war The Walking Dead. Jetzt nicht dieses Overkills, sondern es gibt neues Click and Point. Und ich weiß, es gibt viele Hasser der Telltale-Game-Rollenspiele. Zu Beginn haben alle Nerds und Hardcore-Gamer diese Telltale-Click-and-Point-Adventures abgefeiert, aber jetzt so, weil die Grafik sich nicht weiterentwickelt oder so. Das ist mir jetzt egal, weil erzählerisch sind die immer noch toll. Und ich habe auch den ersten Teil jetzt, die erste Episode von From the Borderlands gezockt. Das fand ich auch wieder super. Es gibt neues Walking Dead, 3 Episoden nur diesmal, Michonne. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, die Story von Michonne. Und ich freue mich jetzt schon drauf, 2 oder weiß nicht wie viele Zombies mit mir zu ziehen, mit einer Kette durch den Mund und dann irgendwelche traurigen Geschichten zu erleben. Das wird so gut, ich freue mich so. Aber das ist tatsächlich eines meiner Highlights. Das Until Dawn ist doch auch Click and Point, oder? Until Dawn? Ja. Das Overkills, das Walking Dead? Nee. Ach, du meinst dieses mit Hayden Panettiere? Ist das mit der? Ja, ich glaube schon, das alte Luder. Echt? Okay, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen in dem jetzt Trailer, muss Mörder, ich ehrlicherweise sagen. Mörder-Wortspiel, Ricky. Ja? Boxenluder. Schön. Das schön, ist aber, ne? Wirklich hervorragend, ein Ochsenluder. Versteht, wo der Ochse herkommt, verstehe ich gerade nicht. Boxenluder. Weil sie doch die alte von Klitschko ist. Ach, Boxenluder, das ja. Ging immer unter. Moment mal, aber das habe ich im Trailer gar nicht so gesehen. Das ist das die mit dem Typen da mit der College-Jacke da redet? Soll das Hayden Panettiere sein? Wo war das auf einer Pressekonferenz? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es halt auch wieder bei diversen YouTube-Kanälen gesehen. Auf jeden Fall fand ich das Spiel, habe ich auch ein bisschen Gameplay gesehen. Ja. Das fand ich irgendwie cool, da habe ich Bock drauf gehabt. Also das sah irgendwie, es sah okay aus. Also ich glaube, wir haben schon schönere Spiele gesehen, aber ich habe irgendwie Bock auf diesen Titel. Ja, das wird so eine Grusel-Teenie-Scream-Geschichte, glaube ich. Nachts im Wald, dunkel. Ja, für einen 20 kann man sich das mal holen. Ist das der Preisrahmen, der dafür vorgesehen ist? Nein. Okay, dann müssen wir noch eine Weile. Das ist kein Titel, den ich mir irgendwie für 60 oder... Nein, um Himmels Willen. Auf gar keinen Fall. Im Gegensatz zu Dienstag, ich habe eine vollgeschmetterte Woche leider nächste Woche, da muss ich auch, weil wenn einer im Urlaub ist, dann ist bei uns direkt Eskalation angesagt, da muss ich richtig ran, aber keiner kann mich davon abhalten, nächsten Dienstag mir Batman zu holen. Ich werde es nicht zocken. Ich hätte es mir auch schon am Samstag gestern holen können, aber ich hätte halt keine Möglichkeit, das zu zocken. Aber egal, E3, da gab es noch schöne Dinger. Ja. Shenmue 3, ne, ja, dieses Kickstarter-Desaster für mich schon. Wieso Desaster? Hatten echt, die haben da jetzt schon über 3,5 Millionen da zusammen. Ja, aber was willst du denn mit 3,5 Millionen bei einem gigantischen Spiel von Shenmue? Ich habe gestern gelesen, dass sie 10 Millionen bräuchten, um es gut zu machen. Die brauchen mehr. Ja, die brauchen mehr. Ich kann das nicht einschätzen. Ja. Also das interessiert mich halt auch wieder überhaupt also, nicht, dieses Spiel. Ich habe auch nur den ersten Teil gespielt, den zweiten leider nie. Wobei es den ja damals auch auf der Xbox 1 gab, auf der Original-Xbox. Das erste habe ich mit meinem Kumpel vor 15 Jahren, glaube ich, weggesuchtet, immer nach der Schule. Das war so brillant. Wir haben Kisten getragen und diese ganzen Minijobs gemacht. Egal. Was sagst du zu Cuphead? Cuphead, auch eines der Highlights für mich, Cuphead, der Obershit. Wie geil ist die Grafik? Ist das Microsoft-exklusiv? Ja. Das haben so ein schönes Spiel, die Microsoftler. Jo, ich habe mir da auch eine Demo angeguckt. Das sieht toll aus, gar keine Frage. Ja. Hätte ich aber keinen Bock drauf. Ist mir zu doof. Da mit dieser, auf dieser Map, wo du die ganze Zeit dann immer zu so einer Art Endboss rennen musst. Ja, ach. Das würde mir auf Dauer langweilig werden. Es ist halt immer nur so ein Gehüppe und Geschieße. Das sieht wunderschön aus, gar keine Frage. Und ich habe gelesen, dass alle Grafiken, die du da siehst, handgezeichnet wurden. Das ist echt krasser Shit. Wie bei Ori and the Blind Forest. Da wurde, glaube ich, auch alles handgezeichnet. Wer kennt es nicht? Ich zum Beispiel. Ja. Nee, aber es macht mich halt nicht. Das würde mich mal anmachen, so mal ein bisschen rumzudaddeln, so mal kurz, aber es ist jetzt kein Titel. Meinst du, es ist für dich ein PS Plus-Game, ja? Ja, genau, sowas ist das. Ja, ich weiß, dass es das für viele nicht ist und viele haben das auch total abgefeiert, aber ich denke mir die ganze Zeit, ja, du hüpfst halt als Tasse rum und musst gegen irgendwelche Bosse die ganze Tasse, Zeit. Ja. Ja, das sieht wunderschön aus, aber spielerisch hat es mich jetzt nicht unbedingt angemacht. Spielerisch sagt man, glaube ich, war es ein relativ tightes Gameplay. Also ich würde es mir, glaube ich, mal angucken. Bei Microsoft, weil jetzt die Leute bestimmt sagen, jetzt sind es nicht nur Microsoft-Hater, sondern auch Nintendo-Hater. Nee, bei Microsoft gab es natürlich auch Halo 5, Guardians. Sah grafisch nicht so geil aus, aber es ist halt Halo. Ja, ich habe mir da auch nochmal Gameplay angeguckt. Ich fand es dann gar nicht so schlecht, die Grafik. Ich fand's ja nicht schön. Ja, also mich hat's jetzt nicht weggeblasen, aber Halo ist für mich leider kein System-Seller mehr. Ich werde mir keine Xbox wegen diesem Spiel holen. Also Destiny spielen. Ja, naja. Hitman fand ich den Trailer noch, fand ich richtig geil. Ja, war super, ne? Ja, ich auch weiß natürlich nicht, wie das Spiel dann wird, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird das ja so episodenmäßig erscheinen. Genau, und dann am Ende als Retail-Version, wenn alles fertig ist. Finde ich gut, sowas gefällt mir. Ähnlich wie bei diesem Resident Evil Revelation 2, da gab's ja auch die ganzen Episoden nach und nach, ne? Und dann jetzt die Box-Version mit allen 5 Episoden, ja. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist es dann praktisch so, es kommt so ein Teil halt raus und das Ziel ist halt, erledige Person XY und dann ist diese eine Episode sozusagen durch und dann kommt die nächste. Das finde ich eigentlich cool. Die Idee ist das super. Ja, kann man vor allen Dingen mal in die erste Episode reinzocken und ähnlich wie bei diesem Xbox Game Preview. Es gibt ja bei Steam dieses Early Access, dass man mal in noch nicht fertig gecodete Spiele sich da so eine Early Access Version reinzimmern kann und das gibt es dann wohl jetzt auch Ende des Jahres bei Xbox. Das heißt Game Preview und da kann man das dann auch wirklich umtauschen, wenn es einem nicht gefällt. Ja, das hat man ja bei Steam schon gesehen, dass das für den einen oder anderen Publisher dann zu Problemen geführt hat. Genau. Hast du die Grafiken gesehen, wie die Verkaufszahlen eingebrochen sind bei vielen? Weil man es umtauschen kann? Ja, da gab es ich weiß nicht mehr von wem das war, aber es gab so eine Grafik. Ich glaube, das kannst du sogar auf Steam selber angucken. Also du kannst ja da so draufklicken, wie sich das Spiel in den letzten Monaten verkauft hat. Und da siehst du halt original, als das eingeführt wurde, so einen richtigen, deutlichen Knick nach unten. Oh. Dass halt viele Leute das ausnutzen und dann zurückgeben, das Spiel. Ja, man kann es ja, glaube ich, 2 Stunden zocken und danach kann man es nicht mehr ohne validen Grund zurückgeben, umtauschen. Ja, aber gerade bei so Indie-Spielen reicht das ja manchmal schon. Also, ja, absolut. Ja, deswegen, was ich unbedingt noch kurz ansprechen will, ist For Honor. Denn das ist ein Spiel, das sah... Ja, da bin ich gespannt. Da muss ich jetzt mal reden. Das sah eigentlich cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte richtig Bock drauf, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Ticken zu komplex ist. Die Steuerung, wenn du da im Schwertkampf sozusagen stehst. Aber die Idee finde ich geil und... es sah super aus, also das hat mich richtig angemacht und dann habe ich, ich weiß gar nicht mal, war das bei GameStar, hat man dann das Gameplay so ein bisschen erklärt, wie man das Ding steuern muss und so, dein Ritter sozusagen oder dein Samurai und was noch, Wikinger, das sah so aus, als ob das sehr tricky werden könnte, also ist ja nur Multiplayer, das heißt ich werde dann sofort auf irgendwelche Leute treffen, die nichts anderes machen, als stundenlang dieses Spiel zu spielen. Und das könnte dann frustrierend sein. Ich sag nur Level 61 bei Battlefield Hardline gerade, ne? BF Forever. BF Forever. Hardline macht echt Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was sagst du zu For Honor? Ja, mach mich gar nicht an. Grafisch kann ich natürlich als Fachmann, als Programmierungsstudent, kann ich natürlich sagen, das ist ganz großes Kino. Aber macht mich überhaupt nicht an. Ich mag keine Ritter. Okay, dann musst du halt mit Wikinger spielen. Stimmt. Dann finde ich's toll. Mirror's Edge, Catalyst, oder wie das hieß. Ja. Das sieht so edgy aus und alles, aber... Ja, Mirror's Edgy sieht das aus. Ja, es ist halt kein Titel, der mich so anmacht. Dann komme ich jetzt einfach mal zu meinem Top-Ding der E3. Was mich letztes Jahr in der E3 schon völlig weggehauen hat, weil ich ja auch großer, wie hieß dieser Space-Film noch mit Georg Clooney? Gravity. Traumschiff Enterprise? Nee. Traumschiff Enterprise? Mit Harald Schmidt. Harald Schmidt spielt jetzt wieder im Traumschiff mit, ne? Schön. Ist stark gealtert. Alt ist er geworden. Eieieiei, sehr alt geworden. Das ist mein verwunderlich. Spiel, Game of the Show, wie man ja sagt, letztes Jahr war es schon und dieses Jahr wieder, ist Adrift. Adrift. Hast du schon mehr gesehen, außer es gibt ja eigentlich nur da diesen einen Trailer und man sieht sie einmal durch diese Raumstation so ein bisschen gleiten. Das habe ich bis jetzt gesehen. Man hat letztes Jahr mehr Impressionen, finde ich, gesehen, als jetzt sah es mehr so filmisch dargestellt aus. Aber was die Kollegen da so erzählt haben, von den ganzen IGNs und GameSpots und sowas, TechCrunch und was es da gibt, die haben alle gesagt, das ist geil, wenn man es zockt. Ist das eigentlich VR oder ist das nur Controller? Kannst du wohl auch dann später VR spielen und erstmal nur Controller so. Aber VR ist es natürlich das Oberbrett überhaupt. Also ich muss sagen, das sah schon ganz okay aus so. Das, was ich gehört habe, dass du so haushalten musst mit deiner Energie, weil du den Sauerstoff einerseits brauchst, natürlich, um nicht zu sterben und andererseits, um dich durch diese Raumstation da durchzuhangeln. Ich weiß nicht, ob das mir persönlich allzu lange Spaß machen würde. Ich hätte natürlich mal Bock, in dieser Welt so ein bisschen abzuhängen. Ja. Einfach mal so zu gucken, wie das ist. Es hat wohl auch was Meditatives, das Spiel. Ja, das kann ich mir sogar gut vorstellen. Wenn es da so ruhig ist und du bewegst dich ja wahrscheinlich viel sehr, also meistens langsam durchs Weltall, jedenfalls aus deiner Sicht langsam. Mhm. Ausprobieren würde ich es mal. Und VR macht das Ding natürlich dann nochmal richtig Sinn. Ja. Aber so auf den ersten Blick kann ich nicht davon sprechen, dass es mein Game of E3 war. Also ich würde da, ich schwanke zwischen The Division und Horizon, ehrlicherweise. Ach doch, The Division wieder, ja? Ja, wie letztes Jahr schon. Also das ist ein Spiel, ja, auf das freue ich mich wahnsinnig. Ja, also bei mir so die Top-Dinger. Was ich ganz, wir haben keine Zeit mehr, ich weiß, man soll wohl bei Call of Duty Black Ops 3 durch die Zeit reisen können. Das heißt also auch wieder, andere Szenarien sind möglich, weil alle ja schon gesagt haben, oh, nach Advanced Warfare wieder Hightech, Zukunft, Azi-Fazi-Kram. Nee, man kann wohl durch die Zeit reisen, aber da haben sich die Entwickler noch nicht mit zu weiter geäußert. Sie sind wohl sehr stolz auf ihre Story. Ich will endlich jetzt mal auf der PS4 oder auch auf der Xbox One so ein Shooter spielen, wie man früher gespielt hat, so Irakkrieg, Zweiter Weltkrieg, sowas in schön, das will ich spielen. Und dann natürlich vom Krösus, ja, sozusagen, und nicht von, ja, irgendeiner Affenbude, sondern das sollen dann die Jungs machen, die sich damit auskennen. Also, ich weiß nicht, ich hätte mir zum Beispiel bei DICE mehr über so einen Titel gefreut als über Star Wars. Ich bin auch wieder, muss ich ehrlich sagen, bereit für Zweiter Weltkrieg in dieser Pornografik. Also nochmal den D-Day mit dieser Grafik zu zocken, da hätte ich schon richtig Bock drauf. Meine Top-Dinger waren Final Fantasy VII, Adrift und Lameness at its Best, Uncharted 4. Da ist mir wirklich die Hose aufgesprungen. Doch, Uncharted 4 fand ich auch noch ziemlich cool. Ja. Ich fand auch Fallout geil. Also auch das hat mich irgendwie angemacht. Haben wir auch noch nicht angesprochen. Doom hat mich überhaupt nicht angemacht. Nee, mich auch nicht. Was habe ich da sonst noch mir aufgeschrieben? Ich habe hier, mein Top-Enttäuschung ist ganz klar Star Wars Battlefront. Alle sagen jetzt, boah, das sah doch so geil aus. Ja, mir egal. Scheiße ich auf Grafik. Aber das sah so runterreduziert aus und das hat mich gar nicht angemacht. Und das sah wie so eine wirklich kleine Mini-Form von Star Wars. Es hatte für mich nichts Episches und auch dieses, dass du dann die Jedis am Ende, da haben sie so eine Schlacht von Hoth gezeigt und das war mir irgendwie, ach, das weiß ich nicht. Das hat mir, nee. Also nee. Jetzt pass auf, jetzt komm ich. Ich bin einfach kein richtiger Trekkie. Nee, aber ich bin wirklich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der nicht alle Star Wars Filme gesehen hat. Und dementsprechend, ja, ist es für mich jetzt sowieso nicht so der Titel, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist es im Endeffekt Battlefield nur mit einem Star Wars Mod sozusagen. Mit einem Star Wars Skin im Prinzip. Und ja, und es gab ja schon zwei Battlefronts auf der PlayStation 2. Ja, die kenne ich natürlich auch nicht. Und die waren wirklich toll. Die waren wirklich toll. Jetzt auch nicht so weltbewegend, aber die waren wirklich toll. Aber das ist jetzt nochmal runterreduziert. Es wirkt wirklich so, dass sie, ja Mensch, der Film kommt im Dezember. Übrigens, das ist jetzt auch egal, kommt im Dezember, da müssen wir jetzt unbedingt noch fertig werden. Sie haben ja auch schon angekündigt, wenn du dir das Spiel dann kaufst, dass du die neuen Planeten von Episode 7 danach gedealseed bekommst, for free. Und das wirkt auf mich schon wirklich so, dass sie wirklich mit aller heißester Nadel da jetzt noch entwickeln. Im Gegensatz zu Mad Max, die haben sich gedacht, ach, den bringen wir dann raus, wenn der ganze Hype schon weg genau ist. Kann man natürlich als Finanzfachmann sich denken, ja, ganz schön doofe Entscheidung, aber wenn das Spiel danach umso geiler wird, ja, warum nicht? Das Spiel, ich habe mir Gameplay angeguckt, macht mich überhaupt nicht an. Nee, mich auch nicht so. So. Ja, hast du dir auch schon eine HoloLens vorbestellt? Du bist ja auch großer Minecraft-Fan. Ja, also diese Minecraft-Demo muss man vielleicht noch dazu sagen, hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Ich verstehe zwar, dass das was Geiles sein soll und pipapo, aber ne, ich finde Minecraft scheiße, deswegen hat es mich nicht, oder nicht scheiße, ich mir das doch, das doch, halt find es mal scheiße. Ich kann's nicht scheiße finden, weil ich es nie gespielt habe, aber mich macht's halt überhaupt nicht an. Also deswegen, ja, interessiert mich halt nicht das Spiel. Und diese HoloLens, also dieses, dass sie da auf Augmented Reality setzen, ja, das finde ich interessant, aber da ist, finde ich, natürlich für die Spieler ist dann diese Minecraft-Demo natürlich der Shit, aber für mich ist HoloLens nicht Minecraft, also HoloLens kann ganz andere Sachen, die ist geil werden. Ist einfach Augmented Reality. Ja, aber nicht Minecraft, das interessiert mich halt nicht. Und ich fand das auch nicht so beeindruckend, also das war halt cool anzusehen, klar, aber ich habe mir so gedacht, wer würde dieses Spiel denn so spielen? Welcher Affe stellt sich um seinen Tisch? Und da gibt's bestimmt einige. Ja, natürlich. Gibt für jeden Schwarz. Gibt halt auch viele Millionen Menschen, die Minecraft überhaupt spielen, ne? Ja, sagt man, aber ist es auch nur ein Bot. Ja, das kann natürlich sein. Ansonsten, ja, Gears of War 4, ich habe noch Need for Speed, weil Need for Speed fand ich, es sah toll aus, aber zwei Sachen finde ich irgendwie merkwürdig. Erstens mal, dass es nur nachts spielt, finde ich. Und ja, ist halt Underground, ne? Im Prinzip der. Ja. Ich mag es dann halt auch, wenn es da mal hell ist. Also, und dass man keine Cockpit-Ansicht mehr machen kann, fand ich auch ein bisschen. Kann doof. Man nicht? Nee, gibt nur noch von draußen die Draufsicht. Also gerade wenn du dann ein Lenkrad hast oder so, kann man sagen, gut, Need for Speed spielt man wahrscheinlich auch in der Regel jetzt nicht unbedingt mit dem Lenkrad, aber ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn du aus der Cockpit-Perspektive fahren kannst. Wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal jeder einen Rant über Last Guardian abgeben? Dieser Hype geht er mir auf den Sack. Dieses Kind in dieser Pressekonferenz, in dieser Präsentation. Junge, hat er wirklich nur zwei Sprachsamples, ne? Zwei Sätze konnte das Scheißkind sagen. Ja, das ging mir auch auf den Sack. Also so ein Piss, du. Also ich hab das Ganze auch so ein bisschen auf Twitter mitverfolgt. Und mal ganz ehrlich, da haben erwachsene Menschen getwittert. Hab mir gerade eben noch mal den Trailer angeguckt, The Last Guardian, und musste wieder weinen. Da denke ich mir, sag mal, Alter, was seid ihr denn für dumme Schweine? Ja, ja. Wer setzt sich denn bei, weißt du, ich verstehe, dass einem manche Sachen emotional berühren kann. Genau. Aber was, ein verfickter Flughund und so ein kleines Kind mit so einem scheiß Umhang hüpfen über irgendwelche zerbrechenden Steinbrücken und was weiß ich. Und da, was ist da der emotionale Moment? Ich verstehe das überhaupt nicht, wo das Spiel einen emotional berühren soll. Ich bin ganz ehrlich, bei dem Ende der ersten Staffel von The Walking Dead, als ich dann, Spoiler, hast du die erste Staffel gespielt oder willst du sie noch spielen? Hab ich gespielt. Okay, hast du ihn am Ende erschossen? Hab ich ihn am Ende erschossen? Das weiß ich gar nicht mehr. Also am Ende bekommt man halt die Wahl, Lee zu erschießen oder nicht. Lee wurde gebissen, das ist der Typ, der dich irgendwie 5 Episoden lang immer, also der kleinen Clementine, immer den Arsch erschossen hat. Ja, und ich denke mir halt nur, ja, Alter, willst du den jetzt wirklich zum verdammten Zombie verrotten lassen oder erlöst du ihn? Und ich habe ihn natürlich in den Kopf geschossen, weil es ist zwar keine nette Tat, muss man sagen, aber es ist, ich will ihn auch nicht da so rumvegetieren lassen. So, da hatte ich Emotionen. Ich habe nicht geheult oder sonst irgendwas, aber da habe ich ehrlich Gänsehaut. Ja, das war emotional auch ergreifend, absolut, weil du da, siehst du davor oder danach deine Eltern als oder vermeintlich deine Eltern als Zombies? Sie sieht doch dann noch ihre Eltern so, also jedenfalls könnte man denken, dass das ihre Eltern wären. Dann kam das davor. Also das war dann auch nochmal so ein Ding, weißt du, du siehst das kleine Mädchen, das jetzt Gewissheit hat, ihre Eltern, oder, man weiß es ja nicht hundertprozentig, aber es wurde uns so suggeriert, das sind ihre Eltern und sie erkennt sie und das sind jetzt praktisch Zombies, die wurden auch gebissen. Da denkst du schon das erste Mal so, oh Mann, ey, die Kleine. Ja, und als Vater einer kleinen Tochter kann man sich dann noch mal besser hineinversetzen. Und als dann dein Begleiter da gebissen wird, ich meine, das war emotional, aber auch da ging's bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also mag sein, da bist du natürlich auch ein Emotionsschwein. Ja, absolut, das ist. Aber da hatte ich wirklich Gänsehaut, als ich, ja? Ja, es ist, wenn man im Unrechtsstaat praktisch groß geworden ist. Ja. Bei uns gab's keine Tränen. keine Bananen und keine Tränen. Nein, gab es bei euch, tränende Bananen. Da hatte ich Emotionen bei dem Ende von Walking Dead Staffel 1, aber bei diesem Scheißkind, welches mir auf den Sack ging und zweitens dieses Dino-Viech, dieses ist ja völlig hässlich und gar nicht süß und ich denke mir, verrecke. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Sache, da haben sie sich mal vor 6 Jahren oder so da reingesteigert in irgendein Projekt, diese Fans und sind dann da irgendwie drauf aufgesprungen, aber auch dieses, ich kann mir dieses Spiel schon vorstellen, du musst da halt das Drecksviech da irgendwie durch diese Steinscheiße da durch buxieren irgendwie und dann freilassen oder so, könnte ich mir vorstellen. Das wirkt auf mich wie halt, ja, so ein PlayStation Plus Spiel. Weißt du, wo du einmal so einen Nachmittag ein bisschen rummachst, so wie diesen Unfinished Swan oder so. So. Ja. Das ist halt nichts, wo ich jetzt sage, Alter, das ist ein Major-Titel. Deswegen sage ich, diese drei Titel, über die alle reden, PlayStation-mäßig, Sony-mäßig, ja. Final Fantasy, Last Guardian. Und Shenmue, oder wie es heißt, Shenmue. Ja. Da, bei mir absolut Luft. Da geht gar nichts. Ja. Was nicht heißen soll, dass ich nicht Final Fantasy dann spiele. Aber das ist das einzige Spiel, das ich per se auf dem Zettel habe von den dreien. Ja. Hast du Call of Duty auf dem Zettel dieses Mal? Wenn es mal irgendwann unter 40 Euro ist, ja. Aber ja. Neu nicht. Nö. Nee. Mir geht das auf den Sack mit diesem Exoskelett-Scheiß und Zukunftsgedöns. Das geht mir auf den Sack. Ganz ehrlich, da finde ich das bei Hardline solide. Bis da ein Cop, der einfach nur eine Knarre hat und da durch die Gegend läuft. Das gefällt mir. Haben wir es geschafft. Ne? Haben wir wirklich viele Themen abgearbeitet. Ja, zwar Gaming. Nicht alles, aber fast. Aber fast. Ich habe hier noch so viel stehen, das ist echt traurig, aber egal. Egal. Jetzt sei es nicht. Jetzt gehen wir ins Bett. Gehen wir ins Bett, okay. Man muss vielleicht noch sagen, Chris ist bei euch, 4-Ecken-2-11er, nächste Woche schon sicher oder wird sich das noch herausstellen? Ist schon sicher. Und wann? Dienstag? Nee, das ist noch nicht sicher. Okay, also nächste Woche. Aber zu 90% Dienstag. Und Dienstag auch MMA Radio zu UFC Berlin. Und am Donnerstag Non-PG. Hab ich ja gehört, war ein tolles Event, ne? Hat ja auch keiner Zweifel dran. Ja, leider muss ich da im Nachhinein sagen, es war ein tolles Event. Wichtig, Chris, am Donnerstag gibt's die große Abrechnung. Da kannst du dich schon auf was gefasst machen. Ach du Scheiße. Ja, da werde ich mit dir mal in Medias Res gehen bezüglich des Lucha Underground Matches. Oh ja. Johnny Mundo gegen Johnny Prinz Mundo. Puma. Ja. Da kannst du dich auch wirklich auf was gefasst machen. Da bin ich auch gerüstet. Gut. Also bin ich wirklich sehr gespannt, wie man dieses Match als Match of the Century. Willst du nochmal was für Twitter? Oder soll ich? Was im Twitter? Twitter-Account gibt's zu WhatsApp. WhatsApp non-PG heißt der Twitter-Account, weil WhatsApp war schon weg. Deswegen gab nur noch komplett bei Twitter nur noch einen einzigen Accountnamen, der frei war, der hieß WhatsApp non-PG. Genau, jetzt sind alle auch vergeben. Jetzt sind alle weg, ganz klar. Außer ich könnte jetzt einen löschen, dann wäre wieder einer frei. Facebook gibt's auch WhatsApp. Einfach WhatsApp in die Suche mal eingeben, dann sollte es auftauchen im grünen Logo. Und am einfachsten findet ihr alles und könnt euch alles zusammensuchen auf nonpg.de. Ja, da gibt's alles. Da gibt's alles. Es war, man muss es auch wirklich nochmal sagen, nicht ganz ersichtlich und klar für den einen oder anderen. Ja, wir haben auch ein Feed bei iTunes, wo man alle Sendungen kriegt. WhatsApp, 4-Ecken-2-11er, MMA Radio, Non-PG Wrestling. Da gibt's auch einen Feed, der heißt Non-PG. Ohne alles. Non-PG heißt der. So sieht's aus. Nächsten Sonntag wieder? Ja. Siehst du. Dann da bist du erst ja sturmfrei, ne? Ich hab sturmfrei. Ja? Dann können wir über Jurassic World reden. Dann können wir über Jurassic World reden. Brandaktuell. Und über alles andere, was sonst noch in der Woche passiert ist. Ja, und wenn wir natürlich schon Level Cap haben bei Battlefield Hardline. Absolut. Und ich kann über Batman reden. Also es wird unfassbar. Toll. Tschüss! Tschüssi, bis dann, ne? Guten Rutsch!